Gentum duodecim. Orrido. Origo. Origines. Feminin. Der Ursprung. The origin. The origin. Orrivri. Orriv. Ortus sum. Sich erheben, entstehen. Renus ex alpibus. Orritor. Renus ex alpibus orritor. Der Rhein entspringt in den Alpen, aus den Alpen. Exorriri. Exorrir. Exortus sum. Hervorkommen, entstehen. Fama exorbitor. Fama exorbitor. Ein Gerücht kommt auch. Ein Gerücht kommt auf. Ortus. Ortus. Maskulin. Das Entstehen, der Ursprung. Principium. Principi. Der Ursprung, der Anfang, die Grundlage. Fieri, fio, factus sum. Werden, entstehen. Clamor fit. Geschrei erhebt sich. Existere. Entstehen, werden. To exist. Ex rege tyrannos existit provenire. Asona, ex rege tyrannos existit. Aus dem König wird ein Tyrann. Existit schreibt man E-X-S-I-S-T-I-T. Existit. Provenire. Hervorkommen, erwachsen. Finis.